Kapitel 3 Die Lösung. Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, sagte Victor Hugo. Henri David Thoreau schrieb einmal: Tausende hacken an den Ästen des Übels herum, doch nur einer trifft die Wurzel. Mit diesem Buch möchte ich die Axt an die Wurzel der wichtigen Probleme legen, vor denen wir stehen. Ich habe mit dem Schmerz begonnen. Dann haben wir das Problem untersucht, das ihn hervorruft. Ein Problem, das persönliche Wurzeln hat und ein tief eingebettetes Paradigma und alte Traditionen in der Arbeitswelt beinhaltet. Jetzt möchte ich den Kontext für die Lösung umreißen und Ihnen einen Überblick geben, wie ich sie in diesem Buch weiterentwickeln werde. Ich habe über 40 Jahre lang mit Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt gearbeitet und mich eingehend mit den Erkenntnissen der großen Denker auf diesem Gebiet beschäftigt. Die meisten tiefgreifenden kulturellen Veränderungen, jene, durch die Unternehmen entstanden sind, die Wachstum und Gedeihen aufrechterhalten und langfristig einen wichtigen Beitrag zur Welt leisten konnten, begannen mit der Entscheidung eines Menschen. Manchmal war das derjenige an der Spitze des Unternehmens, der Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer oder Präsident. Sehr oft aber war es jemand anders, ein Fachexperte, ein Linienmanager oder ein Assistent. Unabhängig von ihrer Position veränderten diese Menschen zunächst sich selbst von innen nach außen. Durch ihren Charakter, ihren Sachverstand, ihre Initiative und ihre positive Energie, kurz gesagt, durch ihre moralische Autorität, inspirierten sie andere. Sie hatten ein tief verankertes Identitätsgefühl, entdeckten ihre Stärken und Talente und setzten sie ein, um Bedürfnisse zu erfüllen und Ergebnisse zu erzielen. Und das merkten die Leute. Ihnen wurde mehr Verantwortung übertragen. Sie vergrößerten diese neue Verantwortung und produzierten wiederum Ergebnisse. Mehr und mehr Leute registrierten dies. Das Top-Management wollte ihre Ideen kennenlernen und wissen, wie es ihnen gelang, so viel zu erreichen. Die Unternehmenskultur interessierte sich immer mehr für sie und ihre Visionen. Solche Menschen lassen sich von negativen, demoralisierenden, verletzenden Kräften im Unternehmen einfach nicht lange entmutigen oder vereinnahmen. Und interessanterweise sind ihre Unternehmen gar nicht besser als die meisten anderen. Bis zu einem gewissen Grad herrscht in allen Chaos. Aber diese Menschen erkennen, dass sie nicht darauf warten dürfen, dass ihr Chef oder die Firma sich ändert. Sie werden zu einer Insel der hervorragenden Leistungen in einem Meer von Mittelmäßigkeit. Und das ist ansteckend. Woher bekommt jemand die innere Stärke, gegen den Strom zu schwimmen, negativen kulturellen Provokationen zu widerstehen, selbstsüchtige Interessen hintanzustellen und eine solche Vision und Entschlossenheit aufrechtzuerhalten? Diese Menschen lernen ihre eigene Natur und ihre Gaben kennen und benutzen sie, um eine Vision von den großen Dingen, die sie erreichen wollen, zu entwickeln. Sie übernehmen weise die Initiative und haben viel Verständnis für die Bedürfnisse und Chancen in ihrer Umgebung. Sie erfüllen jene Bedürfnisse, die ihren einzigartigen Talenten entsprechen, die ihre höheren Motivationen erschließen und die wirklich wichtig sind. Kurz gesagt, sie finden ihre innere Stimme und bringen sie zum Ausdruck. Sie dienen anderen und inspirieren sie. Sie wenden Prinzipien an, von denen das Wachstum und Gedeihen der Menschen und Unternehmen abhängen. Prinzipien, die das Höchste und Beste aus dem ganzen Menschen herausholen, aus Körper, Verstand, Herz und Geist. Und was genauso wichtig ist, sie entscheiden sich dafür, andere zu beeinflussen und sie dazu zu inspirieren, durch diese Prinzipien ebenfalls ihre innere Stimme zu finden. Diese zweiteilige Lösung, die innere Stimme finden und andere dazu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden, ist eine Landkarte für Menschen auf allen Ebenen von Organisationen, eine Landkarte, mit der sie ihre Erfüllung und ihren Einfluss maximieren, unersetzliche Beiträge leisten und ihr Team und die ganze Organisation dazu anregen können, ihnen nachzueifern. Daher habe ich dieses Buch in zwei Hauptteile gegliedert. Erstens, finden Sie Ihre innere Stimme. Zweitens, inspirieren Sie andere dazu, Ihre innere Stimme zu finden. Darauf möchte ich nun kurz eingehen.